Die Westgoten erheben nun Alarichs Schwager Adhaulf auf den Schild. Einen Augenblick schwankend, sich selber den Purpur des Kaisers zu nehmen, steht er ab, mit der eigentümlichen Scheu des Germanen, die auch ihren größten König Theoderich nicht nach der Kaiserwürde greifen ließ. Er zieht nach Gallien, wo er siegreich Fuß fasst, Narbo, Bordigala, also Bordeaux, und Tolosa, also Toulouse, erobert. Dem Kaiser Honorius zum Trotz vermählt er sich 414 mit der von ihm geliebten Placidia. Er hofft, durch seine Ehe mit der Kaisertochter für seine Herrschaft in Gallien, auf die sein Sinn gerichtet ist, die Anerkennung durch Rom zu finden, und glückverheißend gibt er dem Sohn seiner jungen Ehe den Namen Theodosius. Da fällt er im Jahre 415 der Blutrache eines Westgoten zum Opfer. Der Plan ist gescheitert, da auch Theodosius in jungem Alter stirbt. Sein zweiter Nachfolger Valia, 415 bis 418, will auf den Spuren des Alarich sein Volk nach Afrika führen. Aber wieder sagt das Schicksal nein. Die Flotte zerschellt in einem mächtigen Sturme, der König muss nach Gallien zurückkehren. Er gleicht sich nun mit Honorius aus. Gegen Anerkennung seines Besitzstandes liefert er die Placidia an den Kaiserhof aus. Sie verheiratet sich mit Constantinius und wird die Mutter des späteren Kaisers Valentinian III. Und erhält endlich die drei südwestgallischen Provinzen Aquitanien, Gascogne und den Westteil der Narbonensis, die er im Namen des römischen Kaisers in Besitz nimmt. Die römischen Einrichtungen bleiben voll bestehen, doch herrscht nun der König der Westgoten auch über die Römer, Goten und Römer nach ihren Gesetzen regierend, also dass zweierlei Recht in diesem Reiche gilt und zwei Völker leben, die voneinander durch Sprache, Bildung und Religion getrennt, auch keine Mischehe eingehen. Die Goten zerstreuen sich als eine adelige Herrenschicht über das Land, und jeder der römischen Grundbesitzer muss ihnen zwei Drittel des Bodens ausliefern. Inzwischen sind neue Bewegungen der Völkerwanderung erfolgt. Als Stilicho die Legionen vom Rhein abruft, überschreiten die Vandalen, wohl die ausgreifendsten aller germanischen Wanderer, im Jahre 406 den Strom, nachdem schon vor ihnen am Unterrhein die Franken, am Mittelrhein die Burgunder, am Oberrhein die Alemannen hinübergegangen sind. Mit den Vandalen kommen die Sueven und Alanen. Drei Jahre später stoßen sie bereits nach Spanien vor und erobern alles Land bis auf Stadt und Gebiet von Tarraco. Die römische Diplomatie aber bringt es fertig, die Westgoten auf sie zu hetzen, und so werden sie auf das südliche Spanien beschränkt, wo noch heute der Name Andalusien, also Vandalusien, an ihre Herrschaft erinnert. Hier entwickeln sie sich, die bisher nur als schneidige Reiter die Welt kennengelernt, zu verwegenen Seefahrern, den kühnsten der Weltgeschichte. Bald erscheinen sie an den Gestaden des mittelländischen Meeres, überall reichste Beute einbringend. Ein echtes Schicksal der Völkerwanderung. Über 1000 Jahre haben die nordischen Bauern am Lauf der Weichsel gesessen, erst im Delta bis westlich zur unteren Oder, dann von ungefähr 750 bis etwa 150 vor Christus auch schon weiter aufwärts am Weichsellauf, im ersten Jahrhundert vor Christus an der Warthe und Oder, im heutigen Polen bis östlich des Bug und noch 100 Jahre nachher in Südposen, Südpolen und Ostpolen, aber auch im heutigen Schlesien. Die Astinger, der eine der beiden Hauptstämme, saßen auf dem östlichen, die Sillinger, der andere, am westlichen Ufer der Oder. Die Erschütterung, die der große Markomannenkrieg hervorruft, führt sie aus ihrer schlesischen Welt. Eine Zeit sind sie in Pannonien, aber immer noch standen sie im Dämmerschatten der Weltgeschichte. Nun sind sie einer der gefährlichsten Gegner der römischen Macht geworden. Ein treuloser römischer Statthalter, Bonifatius, lädt sie ein, nach Afrika zu kommen. Dieses Afrika ist aber damals die wertvollste römische Provinz überhaupt. Im Jahre 429 gehen die Vandalen, eine kleine Volksschar mit vielleicht 20.000 Kriegern über die Meerenge und gelangen nach einem Marsch entlang der Küste in die römische Provinz, wo sie in stürmischen Angriffen bald alle Plätze mit Ausnahme von Hippo und Karthago in die Hand bekommen. Die Römer machen mit den Eroberern Frieden. Die Vandalen werden als Föderaten angesiedelt. Aber ihr König Geiserich, überfällt 439 überraschend Karthago und eröffnet seine verheerenden Flottenangriffe. Seine Schiffe können bald darauf Sardinien, Korsika, die Balearen sowie Lilibäum auf Sizilien in Besitz nehmen. Der König ist eine der wuchtigsten Erscheinungen der Weltgeschichte. Jordanes schildert ihn in seinem Buche über den Ursprung und die Taten der Goten als mittelgroß und durch einen Sturz vom Ross hinkend, unergründlich in seinem Geiste, ein Schweiger und Verächter des bequemen Lebens, rasend im Zorne, habgierig, weitblickend, wenn es sich darum handelte, Völker zu beunruhigen, die Samen des Streites zu säen und Hass zu erzeugen. Er plündert 450 die Städte Neapel und Capua, beherrscht trotz einiger Niederlagen, die ihm beigebracht werden, die mittelländischen Gewässer und hält die Römer in Angst. Im Jahre 455 erscheint er vor Rom, bemächtigt sich ohne besondere Schwierigkeiten der Stadt und plündert sie 14 Tage lang. Die Vandalen haben sich aber nicht, wie die gehässige und gedankenlos so oft auch von uns Deutschen nachgesprochene Tradition sagt, durch sinnloses Zerstören ausgezeichnet. Das lag gar nicht in ihrer germanischen Art, schon gar nicht in der des Königs, der mehr für ein solides Plündern gewesen ist und insbesondere Kunstschätze zum Schmuck seiner Hauptstadt Karthago wegführte. Dass sie wertvolle Beute mitnahmen und auch die vergoldeten Bronzeziegel des Jupitertempels abtrugen, entspricht der Übung der Zeit. Zu anderen Gelegenheiten ist es in der Geschichte viel übler hergegangen, siehe die Plünderung Magdeburgs durch die Soldateska Tillys. Die Kaiserin und ihre beiden Töchter führt der Sieger mit sich. Eudoxia, die eine von ihnen, vermählt er seinem Sohne Hunerich. Der alte König bleibt vom Glück begünstigt, auch als Ost- und Westrom vereint ihre ganze Kraft, drei Flotten und drei Heere gegen ihn senden. Am gefährlichsten ist der Vorstoß des Basiliskus, der mit 113 Schiffen und 100.000 Mann beim Hermäischen Vorgebirge in Kap Bon landet. Aber er gewährt nach einigen Erfolgen den Vandalen einen Waffenstillstand, und Geiserich gelingt es, der Lage Herr zu werden. Die römische Flotte wird zur Hälfte vernichtet. Der Vorstoß ist 467 bald danach völlig gescheitert. Ein Gegenangriff der Vandalen bringt Sizilien in ihre Hand. Nach Italien streckt Geiserich seine Hand nicht. Die Volkskraft der Vandalen war dafür zu gering. Ihm genügte die Beherrschung der See.